Abschnitt 15 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Devasatki, der Yogin. Ein physiologisches Märchen. Unter den vielen gewaltigen Fürsten, welche einst über das Wunderland Indien geherrscht haben, war einer der gewaltigsten der Kaiser Mukunda. In 100 Schlachten hatte er alle seine Feinde besiegt, aber obgleich sein Reich von den Hochgebirgen des Himalaya bis zur Südspitze der Halbinsel reichte, durfte er sich doch nicht seines Lebens freuen, denn überall lauerten die Feinde, bereit in seine Länder einzufallen. Im Osten die Chinesen und Malaien, im Westen die Afghanen und Perser, im Norden die Tibetaner und die räuberischen Völker, welche die Wüsten Innerasiens bewohnten. Da hieß es fortwährend gerüstet sein, und nur ungezählte Heere von Kriegern, welche in befestigten Lagern da und dort bei Tag und Nacht bereitstanden, waren imstande, das Land vor Einfällen zu schützen. Aber während so die Krieger jahrelang bei ihrer Mannschaft versammelt waren, begann das Land zu verarmen und die Bewohner murrten immer lauter unter dem Drucke der Steuern, welche sie zur Unterhaltung der stehenden Heere bezahlen mussten. Dies blieb dem Kaiser Mukunda nicht verborgen. Und grimmig ließ er den Kämmerer an, welcher ihm von der üblen Stimmung im Volke berichtete. »Was wollen denn die Unsinnigen?« »Man frage sie einmal, ob ich die Bewaffneten alle nach Hause schicken soll, damit die Barbaren über Nacht die Grenzen erstürmen und den blöden Narren hab und gut davontragen. Hei, was erhöbe sich da für ein Heulen und Zähneklappern!« Insgeheim aber ließ er durch Abgesandte bei den Fürsten der benachbarten Völker anfragen, ob sie nicht bereit wären, mit ihm auf einen bestimmten Tag zu einem allgemeinen Frieden und zu einer allgemeinen Abrüstung zusammenzutreten. Hätte er dies nicht getan, so wäre ihm viel Scham und Zorn erspart geblieben. Denn höhnisch ließen ihm die Nachbarn sagen, sie wären nicht abgeneigt, Frieden zu schließen und abzurüsten. Nur wollten sie zuerst den Tag erleben, an welchem der Kaiser Mukunda mit löblichem Beispiel voranginge. Als dies der Kaiser hörte, erfasste ihn unbändiger Zorn. »Was? Ich zuerst abrüsten? Bei meinem Bart, das werden Sie nicht erleben, die Schelme. Lieber wollte ich lebendig zur Unterwelt hinabfahren, ehe ich mein Land schutzlos der Willkür der Feinde preisgebe.« Wütend stampfte er den Boden, und alle Höflinge, die um ihn herum standen, begannen zu zittern und wollten sich gerne in ein Mauseloch verkriechen. Der Hofnarr Chandala aber, der zunächst dem Throne stand, hielt sich sein spitziges Bäuchlein und wollte sich fast ausschütten vor Lachen. »Was lachst du Narr?« fuhr ihn der Kaiser an. »Wegen deiner, mein Lieber«, entgegnete der Narr und fing an, noch viel unverschämter zu lachen. »Soll ich dir die Bastonade geben lassen, du frecher Geselle?« »Die kannst du für dich selber kaltstellen lassen, wenn du nicht tust, was ich dir rate.« »Hinweg mit ihm«, befahl der Kaiser, »und gebt ihm 50 Gesalzene auf jede Fußsohle.« Aber ein Blick in die listigen Augen des Hofnarren ließ ihn sofort erkennen, dass hinter dessen Reden mehr stecke als niederträchtige Frechheit. »Halt«, rief er, »lasst ihn los und uns allein.« »Gevatter, das ist gescheit von dir«, sprach der Narr. »Wenn zwei Weise sich etwas zu sagen haben, braucht nicht ein ganzer Schwarm von Eseln die Ohren zu recken.« Wütend verließen auf einen Wink des Kaisers die Höflinge den Thronsaal, verfolgt von den unbeschreiblichsten Grimassen, welche ihnen der Hofnarr nachschickte. Als sich die Türe hinter dem letzten geschlossen hatte, erhob sich der kleine bucklige Chandala auf den Zehen zu dem linken Ohre des Kaisers und sprach mit gedämpfter Stimme: »Bist wohl über die Maßen neugierig, zu erfahren, warum ich gelacht habe. Meinst wohl, ich habe aus Spott über dich gelacht? Bewahre mich der Himmel vor solcher Beleidigung deiner Herrlichkeit. Wenn ich gesagt habe, ich habe deinetwegen gelacht, so habe ich eigentlich nicht über dich, sondern über deine feindlichen Nachbarn gelacht, denen du das schönste Schnippchen schlagen kannst, wenn du nur wolltest.« »Ha, ha, ha! Wenn ich daran denke, möchte ich mich bucklig lachen.« Dazu bedarf es keiner besonderen Lustigkeit mehr, lachte nun auch der Kaiser. Also, heraus mit der Katze aus dem Sack. Worin besteht deine große Heimlichkeit? Gemach, Gevatter, gemach. Erst muss ich noch ein kleines Examen mit dir anstellen. Nicht wahr? Du bist wütend über deine Nachbarn ringsum? Nun ja, natürlich. Die Klagen deiner Untertanen über die Lasten der stehenden Heere liegen dir schwer im Magen? Nicht im Magen, sondern auf dem Herzen. Im Magen oder im Herzen, das bleibt sich bei mir ganz egal. Und nun frage ich dich weiter. Was ist das Gegenteil von stehen? Natürlich liegen. Also mache deine stehenden Heere zu liegenden, dann ist dir und deinem Volke geholfen. So sprach der Narr und wollte schleunigst zur Türe hinaus entschlüpfen, aber ein donnerndes »Halt« des Kaisers rief ihn wieder zurück. »Da geblieben, du listiges Füchslein, und heraus mit der Farbe, oder ich lasse dir den Pelz bei lebendigem Leib über die Ohren ziehen.« Das wollen wir lieber bleiben lassen. Da wäre mir doch lieber, wenn du mich zur Belohnung für meinen guten Rat zu deinem geheimen Hofrat ernennen würdest. Und nun merke wohl auf, was ich dir sage. Du kennst doch die Fakir-Sekte, die sich Yogine nennen. Ich kenne sie nicht, habe auch noch keinen gesehen, muss sie aber nach dem, was ich von ihnen gehört habe, für große Betrüger halten. Gevatter, daran tust du sehr Unrecht. Diese Yogine haben die Gabe, nicht bloß selbst in todähnlichem Schlafe zu verharren, solange man will, sondern auch andere in diesen Schlaf zu versetzen. Ist das nicht großartig? Und merkst du noch gar nicht, wo ich hinaus will? Ich merke nur, dass du mir einen schweren Bären aufbinden willst, aber das soll dir übel bekommen. Und ich merke, dass ich deinem schweren Begreifen zu Hilfe kommen muss. Draußen steht der alte Yogin Devasakti und ist gewärtig, auf einen Wink von mir zu erscheinen und auf der Stelle eine Probe seiner Kunst abzulegen. Soll ich ihn rufen? Herein mit dem Mann. Aber wenn ihr unter einer Decke stecket und mir einen Hokuspokus vormachen wollt, so lasse ich euch beide an dem nächsten Baum aufhängen. Schnell schlüpfte der Hofner hinaus und kam bald darauf mit einem alten, graubärtigen Mann zurück, der sich vor dem Kaiser auf die Knie warf und mit seiner Stirne die untere Stufe des Thrones berührte. »Stehe auf«, sprach der Kaiser, »und sage mir, wer du bist und ob es wahr ist, dass Leute deiner Sekte sich jederzeit in einen todähnlichen Schlaf versetzen und Wochen und Monate lang in unterirdischen Grüften ohne Schaden für ihr späteres Leben begraben lassen können.« »Erhabener Kaiser«, ich bin der Fakir Devasakti von der heiligen Sekte der Yogine, und was du gehört hast, ist alles wahr, mit Ausnahme dessen, dass es uns jederzeit möglich sei, uns in diesen Schlaf zu versetzen. Es muss demselben immer eine mehrtägige Vorbereitung vorangehen. Ich aber bin vorbereitet und kann sogleich vor meinem erhabenen Kaiser die Probe ablegen. Siehst du jetzt, dass ich recht habe? Rief Chandala. Der Kaiser aber winkte ihm zu schweigen und wandte sich wieder an den Yogin. »Sage mir, Devasakti, wie es euch möglich geworden ist, diese Gabe zu erlangen?« »Dies alles zu erklären, verbietet mir ein heiliger Eid, den ich geleistet. Das Geheimnis ist schon viele Jahrhunderte in unserer Sekte. Nur etwas davon darf ich dir offenbaren, und das betrifft unsere Zunge.« Damit öffnete er den Mund und heraus fuhr so geschwind als bei einer Eidechse eine Zunge. So lang, dass sie nach aufwärts gekrümmt die Stelle zwischen den Augenbrauen berührte. »Hast du gesehen«, sprach Devasakti, »dass das Band meiner Zunge gelöst ist? Dies macht es mir möglich, die Zunge nach rückwärts hinauf in den Rachen zwischen Raum- und Nasenhöhle zu schieben und so jedes Zuströmen der Luft in die Lungen zu verhindern. Sind wir nun vorher durch Entfernung aller Unreinigkeiten aus dem Körper vorbereitet und ist die Zunge hinaufgeschoben, so verfallen wir in Schlaf und können ohne Schaden darin verbleiben, bis wir aufgeweckt werden.« »Und dann?« fragte der Kaiser. »Dann genügt ein Teller Milchreis, um uns neu gestärkt wieder aufstehen und weitergehen zu lassen.« »Vortrefflich«, rief der Kaiser. »Aber ist es dir auch möglich, andere, ja eine große Anzahl anderer in diesen Zustand zu versetzen? Warum nicht, wenn es mein erhabener Kaiser befiehlt? So mache dich bereit, auf der Stelle eine Probe deines Schlafes abzulegen. Erst richtete der Yogin kniend ein stilles Gebet an Vishnu, den Erhalter alles Lebens. Dann legte er sich, die Hände über der Brust gekreuzt, auf ein Ruhebett, schob seine Zunge in den Nasenrachenraum und schielte abwechslungsweise bald mit dem rechten, bald mit dem linken Auge auf die Spitze seiner Nase, bis allmählich die Augen sich schlossen und eine fahle Blässe sein Gesicht bedeckte. Nun trat der Kaiser näher und befühlte den Körper des Liegenden. Kein Atmen, kein Herzschlag, kein Puls war zu fühlen und die Haut zeigte kaum noch eine Spur von Wärme. »Ganz wie die Murmeltiere in ihren Berghöhlen im Winter«, sprach der Hofner. Der Kaiser aber gebot ihm zu schweigen. »Sorge lieber, dass die Probe weiter richtig durchgeführt wird. Nimm eine Anzahl Erdarbeiter und Maurer und lass diese draußen im Park eine Gruft errichten, welche den Schlafenden aufnehmen und dann wieder mit Rasen bedeckt werden soll. Ich will die Gruft 4 Wochen lang Tag und Nacht von vertrauten Bewaffneten bewachen lassen. Dann sollst du ihn in meiner Anwesenheit erwecken.« So geschah es. Tag und Nacht liefen die Bewaffneten, wie ihnen befohlen war, über die grüne Rasendecke, ohne zu wissen, dass ein Mensch darunter schlummerte. Aber als die Zeit um war, ging der Kaiser in stiller Nacht mit dem Hofnarren zu der Stelle, die Arbeiter nahmen den Rasen und die Decksteine der Gruft hinweg, und drinnen lag, wie sie ihn gebettet hatten, der Yogin, ohne eine Spur von Tod und Verwesung zu zeigen. Da verwunderte sich der Kaiser über die Maßen und sprach zu Chandala, »Tot ist er sicher nicht, aber ob wir ihn wieder ganz ins Leben zurückrufen, ist eine große Frage.« »Das wollen wir gleich sehen«, sprach der Narr und begann, die Hände und Arme des Yogin kräftig zu rütteln. Aber erst, als er ihm 3-mal seinen Namen in das Ohr hineingerufen hatte, ging ein leises Zittern durch den Körper, langsam öffneten sich die Augen, und jetzt hörten die beiden, dass die Zunge mit einem Ruck in ihre Lage zurückschlüpfte. Kaum war dies geschehen, so erweiterte sich unter einem tiefen Atemzug die Brust. Herz und Pulsschlag stellten sich ein, und mit einem Warmwerden der Haut begann sich auch das Gesicht wieder zu färben. Dann richtete sich der Mann auf, nickte dem Kaiser stumm zu und stellte sich auf die Füße, um aber sofort wieder zu einem Gebet an den Schutzgott Vishnu in die Knie zu sinken. Als er geendigt hatte, befahl ihm der Kaiser, ihm in seine Gemächer zu folgen. Dort ließ er die seltensten Speisen und Getränke auftischen, aber der Yogin berührte nichts, sondern bat nur um einen Teller Milchreis. Nachdem er diesen verzehrt hatte, wollte er sich mit ehrerbietigem Gruße entfernen, aber der Kaiser nahm ihn bei der Hand, führte ihn zurück zu einem teppichbelegten Divan und lud ihn ein, darauf Platz zu nehmen. »Du hast die Probe vortrefflich bestanden«, sprach er, »aber weitaus das Schwierigste hart noch deiner. Wie willst du andere in diesen Schlaf versetzen?« »Wenn du mir Vollmacht über dieselben gibst, dass sie mir in allen Teilen ohne Widerrede gehorchen, so ist weiter keine Schwierigkeit damit verbunden.« »Das ist was für mich«, rief Chandala und klatschte in die Hände. »Wenn man ihnen die Zunge lösen muss, wie den jungen Staren, so lasst mich das machen. Das verstehe ich aus dem Grunde.« »Chandala, Chandala«, warnte der Kaiser mit drohend erhobenem Finger. Auch aus den tiefen, dunklen Augen des Yogin traf ihn ein unwilliger Blick. »Menschen sind keine Staren«, sprach dieser. »Das merke dir, du Schwätzer. Nur ich kann die Zungen unter heiligen Gebräuchen lösen. Wenn sie dann die von mir gezeigte Beweglichkeit der Zunge erlernt haben, geschieht das Weitere durch die Macht meines Willens.« »So will ich dir heute 20 meiner Krieger zur Abrichtung übergeben«, sprach der Kaiser. »Wenn du dieselben in Schlaf versetzt hast, dass sie in einem unterirdischen Raume beigesetzt werden können, lässt du mich alsbald rufen.« »Soll geschehen«, sprach Devasakti mit tiefer Verbeugung und ging hinaus, um die 20 Krieger in Empfang zu nehmen. Und schon 2 Wochen später konnte er dem Kaiser vermelden, dass die 20 in festem Schlafe liegen. Sogleich erschien der Kaiser und ließ sie in einen dunklen Keller verbringen und als sie nach Wochen durch den Schall einer Trompete zu vollem Leben erwachten, kannte seine Freude keine Grenzen. Bald waren es Hunderte, die er in Schlaf versetzen und nach Monaten wieder erwecken ließ. Aus Hunderten wurden ganze Regimenter, und endlich hatte er es so weit gebracht, dass von seinen Heerscharen nur die eine Hälfte unter den Waffen war, während die anderen in dunklen Lagerräumen schlief, bereit, auf das erste Zeichen der Trompete zu erwachen. Keine größere Freude kannte der Kaiser, als wenn er an der Seite Chandala, der längst zum geheimen Hofrat ernannt war, die Reihen der Schläfer durchwandelte. »Das haben wir glorios durchgeführt, nicht wahr, lieber Hofner?« »Bitte, geheimer Hofrat.« »Versteht sich, Herr Geheimrat. Ist es nicht ein erhebendes Gefühl zu wissen, dass alle diese Schläfer, welche jeden Augenblick in Waffen bereitstehen, mich und das Land keinen Heller kosten?« Da verzog Chandala seinen Mund zu einem breiten Lachen. »Noch viel erhebender deucht mich der Gedanke, dass unsere Feinde ringsum von unserem Kniffe nicht das Geringste gemerkt haben.« Darin aber hatte seine Weisheit der geheime Hofrat sich übel verrechnet. Erst waren die schlauen Chinesen hinter den Schlicht des Kaisers gekommen und hatten denselben, unter Anleitung eines bestochenen anderen Yogin, in aller Stille nachgemacht. Auf die Chinesen folgten die Afghanen, die Perser und die Tibetaner, und zuletzt ließen alle Fürsten ringsum das ganze Jahr die Hälfte ihrer Heerscharen schlafen. Als dies der Kaiser Mukunda erfuhr, wollte er erst wettern und toben, aber wie ein Blitz durchfuhr ein anderer Gedanke seinen Kopf. »Ha«, rief er, »jetzt ist der Augenblick gekommen, den ich schon lange herbeigesehnt habe.« Eiligst schickte er Boten an alle benachbarten Fürsten und lud sie unter Zusicherung freien Geleites ein, an einem bestimmten Tage in seiner Hauptstadt zu gemeinsamer Besprechung zu erscheinen. Als nun alle mit ihren Räten erschienen waren, ergriff der Kaiser das Wort und sprach: »Erhabene Fürsten, liebwerte Vettern und Freunde, als ich euch vor Jahren meinen Vorschlag der Abrüstung als Mittel zur Erreichung eines dauernden Friedens verlegte, habe ich wenig Gnade bei euch gefunden. Seitdem sind wir um ein gut Teil dem erhabenen Ziele näher gekommen, denn durch die Klugheit meines geheimen Hofrats Chandala sind wir um ein vieles gescheiter geworden. Wir haben unsere stehenden Heere in liegende verwandelt und dadurch unermessliche Summen unseren Ländern erspart. Aber wollen wir immer noch weiter Versteckens miteinander spielen? Wollen wir immer noch die Hälfte unserer Mannschaft in unterirdischen Gelassen schlafen lassen? Oder sollen diese Männer nicht lieber bei ihren Kindern und Weibern schlafen und den Tag über zum Wohl des Landes ihren Geschäften nachgehen? Ja, ich wage in meiner Friedenslebe noch weiter zu gehen und frage euch, ob nicht ein Viertel der Mannschaft genügt, um im Innern des Landes Ordnung zu halten. Denn dass ihr ebenso dem Kriege abgeneigt seid wie ich, dessen glaube ich mich versichert halten zu können. Schlaget ein und helfet mir bei der Aufstellung eines ewigen Friedens.« Als der Kaiser geendet hatte, erhoben sich alle Fürsten und Räte von ihren Sitzen, schlugen voll Begeisterung mit den Schwertern an ihre Schilde und drängten sich um den Kaiser, um ihm in aufrichtiger Freundschaft die Hand zu reichen. So wurde damals der Friedensbund zwischen allen Völkern Asiens geschlossen, und als der Kaiser Mukunda als hochbetagter Greis die Augen schloss, konnte er sich rühmen, dass von dem denkwürdigen Tage an, da ihm Chandala den klugen Rat erteilt hatte, niemals mehr die Fackel des Kriegs in irgendeinem Lande geflammt hatte. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jessi, Dessau Roßlau, im Februar 2025. Ende von Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf.